die Wut, wie den Völkern dieser Erde, brachte sie den Tod. Und ich weiß, dass die Väter die Schafane Mörder waren. Denn das Blut von Millionen ist unter ihr geflossen, es steht immer noch daran. Und darum keine Gnade mit den roten Wangen, keine Gnade mit der roten Sand, keine Gnade mit roten Terror, keine Gnade mit der roten Sand. Blut sich den roten Dreck, für Menschenrechte demonstrieren. Denkt dabei an Treiben Fick, an die Panzer in Berlin, an den Mord am eigenen Volke unter Mao und Lenin, an die Verbrechen der Sowjets, an deutschen Soldaten unter Stalins Regime. Und darum keine Gnade mit den roten Wangen, keine Gnade mit der roten Sand, keine Gnade mit rotem Terror, keine Gnade mit der roten Sand. Auch am Boden man muss denken an den Terror der Roten Meer. Denn die Gesellschaft ohne Klassen duldet keine Gegenwehr. Die rote Fahne war schon immer die Fahne der Tyrannei. 100 Millionen Opfer des Kommunismus sollen mein Zeugen sein. Und darum keine Gnade mit den roten Fahnen, keine Gnade mit der roten Sand, keine Gnade mit rotem Terror, keine Gnade, keine Gnade mit den roten Fahnen, keine Gnade mit der roten Sand, keine Gnade mit rotem Terror, keine Gnade mit der roten Sand.